Moin, moin, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Wir haben den 22. März 2022 und 21:19 Uhr. Mal ein bisschen das Fenster aufgemacht hier, weil ich mir nur eine rauchen wollte. Irgendwie habe ich eine total angekratzte Stimme. Was ist jetzt mein Bonbon dabei lutschen? Ich nehme mal einen Bonbon. Ein Hustenkömmchen mit Zigarette. Das schmeckt natürlich richtig gut. Habe mir im Internet über AliExpress so Zigaretten. Drops, Pops, keine Ahnung, bestellt. Da soll man laut Anleitung Loch in den Filter reinbohren und dann so ein Ding rein. Und keine Ahnung, ob man das dann zerdrückt oder so. Auf jeden Fall mit, glaube ich, auch, glaube ich, Erdbeergeschmack oder Apfelgeschmack bestellt. Aber meine Stimme geht im Moment total weg, also keine Ahnung, warum. Und hoffe, die ist morgen wieder da. Und heute war ein richtig geiles Wetter. Das war richtig herrlich. Und über 20 Grad war das. Und soll am Wochenende, glaube ich, auch so bleiben werden. Und wäre ja nicht schlecht. Boah, hier rasen die Autos wieder über die Straße hier, und normalerweise ist das so um die Uhrzeit relativ entspannt. Guck gerade auf Super RTL, Schnaps, Schnaps, Schnapsi, Schnipsi, wenn Frauen töten. Aber jetzt ist gerade ein Mann angeklagt. Ich muss mal eben gucken, den Videotext reingucken. Wer ist auch Schnaps, wenn Frauen tötet? Tötet? Ich muss mal gucken, was steht denn da. Aber eigentlich geht das mit Frauen. Wenn Frauen töten, ja. Naja, ist auch nicht so wichtig. Und, ja, wie gesagt, heute war richtig geiles Wetter. Morgen soll es auch nochmal warm werden und zum Wochenende hin. Eigentlich auch. Ich mache aber gleich das Fenster wieder zu, weil diese Hintergrundgeräusche, die geh mir auf den Piss. Ja. Ja, alles sehr komisch im Moment. Weiß nicht, irgendwie bin ich ein bisschen down, deshalb bin ich froh, dass morgen meine Süße wiederkommt. Mein kleiner Chelti und die bringt mich immer so ein bisschen runter und hilft mir auch, ja, allein ein bisschen rauszugehen, weil ja, alleine auf die Straße gehen mache ich eigentlich gar nicht mehr gerne, weil ja, ich weiß nicht, also irgendwie fühle ich mich unwohl und ja. Ich habe immer das Gefühl, dass Leute mich beobachten und deshalb, wenn ich dann mit meiner kleinen Süßen Gassi gehen kann für eine Stunde oder auch zwei, dann geht es mir wieder gut und ja, wie gesagt, alles sehr kompliziert im Moment. Also mein ganzes Leben ist eigentlich kompliziert, die letzten, ja, 18 Jahre. Die letzten 18 Jahre, das ist Wahnsinn. Und ich sag immer, oder ich habe ja schon mal gesagt, also die Zeit, die ist so schnell vorbeigegangen, oder die letzten 18 Jahre, oder vielmehr mein ganzes Leben, mein ganzes Leben. Ich weiß, ich tue mich immer wiederholen, aber ich, wenn man so, oder ich so die alten Stars sehe, so Sylvester Stallone oder so, ne? Oder Mel Gibson. Wenn man die dann sieht, wie alt die geworden sind, dann, ja, dann weiß oder merke ich erstmal, wie alt ich geworden bin. Und ja, ich habe schon mal gesagt, so, ich leide unter dem Peter Pan-Syndrom und ja, habe mir als Kind geschworen, nicht erwachsen zu werden. Und jetzt bin ich erwachsen und bin immer noch Kind. Ne? Und bin da eigentlich auch so ein bisschen stolz drauf. Ich hoffe, man versteht mich so, weil ich das Handy so ein bisschen hingelegt habe, damit man den Hintergrund nicht sieht, sondern nur hier diese Animation. Und bin da eigentlich ja, schon ein bisschen stolz drauf, immer noch Kind zu sein und oder die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Und deshalb muss meine Partnerin oder meine neue Partnerin, zukünftige Partnerin auch Kind sein. Also vom Denken und vom Fühlen. Und deshalb ist es schwierig, so jemanden zu finden. Und Moment, ich muss mal eben noch zwei, drei Zigarettenzüge machen. Und dann mache ich das Fenster zu. So, kann jetzt mal ein bisschen laut werden. Moment, ich muss eben aufstehen und dann mein Kippfenster mal eben zumachen. Moment. Ich kriege ja noch Kopfschmerzen. Sowas kriege ich auch ganz selten. Und ja, und halt eine Partnerin zu finden, die auch Kind geblieben ist. Und ich muss zwar jetzt wieder gehen, aber ich versuche das zu unterdrücken. Ja, jemanden zu finden, der auch Kind ist und oder Kind geblieben ist. Und ja, wie gesagt, wenn ich so alte Filmstars oder da kommt gerade eine Nachricht rein. Keine Ahnung. Achso, ich krieg gerade, weil ich bin mit meiner Uhr verbunden. Und dann kann ich immer noch sehen, was Leute schreiben mit meiner Galaxy Watch. Und ja, wie gesagt, es ist Wahnsinn. Aber sag ich, ich glaube, ich wiederhole mich da, wie schnell die Zeit vorübergeflogen oder an einem vorbeigeflogen ist. Und meine Mutter ist tot. Mein Vater ist tot, also beide sind gestorben. Und ja, es ist schon oder für mich ist es schon sehr komisch oder schwer nachzuvollziehen, wie schnell das Leben eigentlich vorbeigegangen ist. Und, also ich lebe noch, mir geht es soweit ganz gut. Aber wie schnell die Zeit oder das Leben eigentlich vorbei ist. Wenn man mal guckt, der Mirko Nonchat, der Komiker, ist auch schon gestorben. Keiner weiß eigentlich woran. Und Jetzt kriege ich auch noch Magenschmerzen. Eieiei. Ich darf nichts mehr rauchen heute. Ich darf heute nichts mehr rauchen. Und ja, wie schnell die Zeit vorbeigeht, was man alles falsch gemacht hat und was man hätte besser machen können. Sorry. Besser machen können und ja, so in manchen Momenten, so da denke ich doch mal ab und zu über mein Leben nach und aber ich bereue nichts. Also ich habe alles gehabt, also fast alles, was ich mir gewünscht habe, hätte, habe alles verloren und ja, man sollte eigentlich wirklich jeden Tag genießen, als ob es der letzte wäre. Das ist ja, glaube ich, irgendwie so ein Scheißspruch aus irgendeinem Film. Aber doch, man sollte schon jeden Tag genießen. Und gut, wenn man tot ist, ist man tot, ne? Aber desto älter man wird, also von Jahr zu Jahr, das habe ich den Faden verloren. Ach ja, ist auch so. Ich will auch nicht so melancholisch heute wieder sein. Ich muss ja mein Leben auf die Reihe kriegen, ist glaube ich ein bisschen spät. Aber ja, ich fühle mich ja doch schon eigentlich. Ja, ganz wohl nicht, aber es ist also, ich habe ja schon mal gesagt, oder sagen wir mal so, auch wenn ich mich da jetzt auf wiederhole, ich bin so einer, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann muss ich es machen, ne? Und weil ich möchte mich da nicht in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren fragen, was wäre gewesen, wenn? Also was wäre gewesen, wenn wir es gemacht hast? Und deshalb muss ich es machen. Und sonst wäre ich heute nicht in Oldenburg gelandet, ne? Und hätte ich nicht das davor und davor und davor und davor gemacht. Deshalb, du gehst auf die Straße und ja, gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Ne? Und gehst du nach links, passiert etwas. Gehst du nach rechts, passiert etwas. Gehst du geradeaus, passiert was anderes. Und deshalb, also, das ist ja doch das Leben von jedem doch schon etwas vorbestimmt. Ne? Also, wie gesagt, ich will da auch nicht so melancholisch sein, aber sag, hätte ich nicht die Partnerin und die Partnerin und hätte die mich nicht verlassen, dann hätte ich die andere nicht kennengelernt und hätte die mich nicht verlassen, dann hätte ich die andere nicht kennengelernt und deshalb und deshalb, das ist immer sehr, ich weiß gar nicht, was ich gerade hier rede und wie gesagt, also das Leben ist schon vorbestimmt und es treten viele Leute in bei einem oder auch bei dir und bei dir in das Leben und ja und halt Leute kommen und Leute gehen und obwohl man sich ja doch schon jemanden wünscht, denke ich mal, mit dem man wirklich den Rest seines Lebens verbringen kann und nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit irgendwie, wenn jemand einen Furz quer sitzen hat, ihn dann verlässt. Ne? Also es ist schon Es wird in der heutigen Zeit, also das ist meine ganz persönliche Meinung, keinen mehr geben, der ein Leben lang mit jemandem zusammenbleibt. Ne? Und es ist nicht mehr so wie Omi und Opi, die 40, 50 Jahre zusammen waren und so. Das war damals eine andere Zeit. Und heute, vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass die Frauen selbstständiger oder selbstständiger geworden sind. Ne? Damals waren die Frauen von ihren Männern abhängig. Und heute hat jeder seinen eigenen Job. Und ja, viele, denke ich mal, leben auch aneinander oder nebeneinander her und bleiben dann trotzdem zusammen, wegen den Kindern oder was weiß ich. Und klar hätte ich mir einen Partner, eine Partnerin gewünscht, mit der ich ein Leben lang zusammen geblieben wäre. Gut, meine Frau habe ich damals nach 10 Jahren Ehe verlassen. Und aber dann hätte ich die ganzen anderen nicht kennengelernt. Ne? Also es waren nicht so viele. Also ich bin schon ein anständiger Mann, denke ich mal. Weiß ich nicht. Also. Und ja, wie gesagt, es ist die heutige Zeit, die ist nicht mehr so wie damals. Und aber jetzt bin ich eigentlich total von dem abgedriftet, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich wollte euch eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen und ja, dass ich ein bisschen Fernsehen gucke und hoffen, dass der Krieg bald vorbeigeht. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt im Moment so oder so eine sehr schwere Zeit, weil man nicht weiß, ob es wirklich einen dritten Weltkrieg gibt, geben wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also das möchte ich wirklich nicht miterleben. Und ich denke mal, die ganzen anderen Menschen auf dieser Welt auch nicht. Und deshalb, also man kann es nicht einschätzen. Also wenn Putin wirklich mal in seinem Wodka-Wahn irgendwie dann doch mal den Knopf drückt und die, man sagt ja, es müssen drei Knöpfe gedrückt werden, drei Knöpfe gedrückt werden. Und die anderen zwei kriegen dann eine Pistole an den Kopf gehalten und ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Du drückst jetzt den Knopf oder wir erschießen dich. Und ich glaube, eine Kugel im Kopf wäre wirklich humaner, als wenn der Knopf gedrückt wird und die Atombomben fallen. Und ja, und in diesen, ich weiß nicht, also ich hätte oder würde wirklich meine Kinder kennenlernen wollen, bevor ich das Zeitliche segne, bevor die Bomben fallen oder ich halt eines natürlichen Todes sterbe. Und das ist so das, was mir oder ja, was so ein bisschen an meiner Seele nagt, ne? Also meine Kinder nicht sehen zu dürfen. Und aber wie gesagt, die Zeit, die ist die kann mir keiner mehr zurückgeben, den Kindern auch nicht. Ne? Seine Kinder 18 Jahre nicht zu sehen, oder 10 Jahre, ist schon, ja, das macht mich schon traurig. Also, ich habe hier auch kein Herz aus Stein und ich habe auch keine Ahnung, wie es ablaufen würde, wenn man sich jetzt wirklich nach 10 Jahren, 18 Jahren, 14 Jahren auf einmal gegenübersteht. Und bin, Moment, ist irgendwas da? Soll? Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und wenn man sich dann wirklich gegenübersteht. Und, also ich würde es mir schon wünschen, ne? Aber einerseits habe ich, oder hätte ich, habe ich davor tierische Angst. Tierische Angst. Und meine, ich bin eigentlich ja nicht auf den Mund gefallen. Also wenn ich einmal anfange zu reden, merkt ihr ja selber, dann rede ich eigentlich auch in einem Stück durch. Und da muss ich auch immer gucken, wenn ich am Telefonieren mal bin oder so, dass ich den Leuten nicht ins Wort falle und sie halt ausreden lasse. Aber das hat jetzt alles gar nichts damit zu tun, was ich eigentlich sagen wollte. Und ja, es ist sehr. Also einerseits bin ich ja froh, dass ich hier in Oldenburg gelandet bin. Weil dann hätte ich meine kleine Süße, die Elli, niemals kennengelernt. Ein total liebes Vieh, also mein Hund, mein Pflegehund. Hatte ja auch ein paar andere Pflegehunde, aber Elli, die ist so süß, die hat zwar ihren eigenen Kopf. Wenn sie hier bei mir ist, bei mir schläft und ich sage, Elli, komm mal hier hin, dann guckt sie mich an, wenn sie in ihrem Körbchen liegt, sitzt, was ich ihr gekauft habe. Und kommt auch nicht immer, ne? Nur wenn es dann Nacht ist, wenn es das Licht dann ausgeht, dann mache ich, Elli, komm her. Und dann kommt sie zu mir ins Bettchen gehüpft und ja, kommt dann auf meine Brust. Und dann leckt sie mich erstmal noch ein bisschen ab. Ja, dann schlafe ich so ein. Und dann. Eigentlich bleibt sie dann bei mir im Bett liegen, unten am Fußende. Kann aber auch sein, dass sie dann wieder in ihr Körbchen zurückgeht. Knuffelwuff ist das von der Marke Knuffelwuff. Ach ja, ist Melancholie. Aber sag, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ja, Schwamm drüber. Das war schon eine schöne Zeit. Obwohl, das hört sich jetzt auch so blöd an, das war eine schöne Zeit. Ich hoffe, es kommen noch jede Menge schöne Zeiten dazu. Nur halt, wie gesagt, mit dem Erwachsenwerden. Also ich glaube, den Zeitpunkt habe ich überschritten. Schon ein bisschen komisch. Man liegt hier im Bett, der Fernseher läuft und eigentlich hätte ich ja Lust auf ein Glas Rotwein, aber erstens habe ich nichts da, zweitens habe ich totale Magenkrämpfe. Und ist schon ein bisschen komisch, man sitzt hier und schwelgt so vor sich hin in Erinnerungen und aber ich darf da auch gar nicht so viel drüber nachdenken. Also sind echt schlimme Sachen passiert, wirklich schlimme Sachen und wo ich noch nicht mal mit meinem Therapeuten drüber sprechen würde. Weil das sind Sachen, die muss ich erstens mit mir selber ausmachen und zweitens sind die viel zu lange her, um die jetzt nochmal aufzuarbeiten. Jetzt muss ich gehen, ganz kurz, weil Hustenklümpchen blockt das Gehen. Ist das viel, viel, viel zu lange her, um das jetzt nochmal aufzuarbeiten, was damals passiert ist. Und abgeschlossen habe ich damit nicht, aber es ist. Ich weiß nicht, was es bringen würde. Ja, mit meinem Therapeuten darüber zu sprechen, ist Nein, ich lache jetzt, aber das ist für mich ist das nicht zum Lachen. Aber wie gesagt, die Zeit, die ist. Es ist viel zu lange her und vielleicht müsste ich da mal die Beichte ablegen, mit dem Pfarrer drüber sprechen oder so. Aber nein, das ist. Moment, der Gena will nicht raus. Und ich habe das Bonbon noch nicht zerbissen. Normalerweise tue ich das Bonbon immer zerbeißen. Das ist aber so ein zuckerfreies. Und normalerweise tut das direkt in 1000 Scherben zerspringen. Und ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur mal Hallo in die Runde schmeißen hier und ja, Melancholie. Ich hoffe, der Sommer kommt ganz schnell zurück, dass ich wieder schwimmen gehen kann, auch mit Mäuschen zum Hundestrand und Fitnessstudio. Ja, Fitnessstudio habe ich jetzt bis 31. oder 30.07. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage hatten der Juni, Juli, ich glaube 31. Ne? Habe ich jetzt wieder Ruhepause und dann war ich seit 2 Jahren nicht beim Training. Mindestens. Wenn nicht sogar noch länger. Aber sag, ich habe ja schon mal gesagt, wegen mit Corona jetzt. Obwohl ich habe heute einen ganz interessanten Bericht gesehen, dass Corona eigentlich nur noch als Grippe deklariert wird, weil halt nicht mehr so viele Leute sterben. Du hast Corona, gehst in Quarantäne, hast Schnupfen. Sei mal im Bekanntenkreis, mein Stiefvater, der letzte Mann von meiner Mutter, habe ich auch schon gesagt, hatte jetzt auch Corona und ja, und war dann zu Hause in Quarantäne. Und ich bin davon bis jetzt verschont worden. Aber ich sage, ich denke auch, mein Körper ist dagegen immun. Weil ich habe noch niemals im Leben eine Grippe gehabt. Hatte auch noch nie eine Grippeimpfung und ja. Aber das wollte ich eigentlich alles gar nicht sagen. Aber das wäre was sehr Interessantes für meinen Podcast. Kann sein, dass ich das nochmal runterladen werde hier. Aber das müsste ich da von meinem Computer aus machen. Und dann müsste ich das mir erst nochmal vorher anhören. Also wenn, dann höre ich mir das morgen mal an. Und kann sein, dass ihr das gerade hier in meinem Podcast hört. Das war eine Aufnahme von Facebook. Aber wenn nicht, ja, dann ist es halt nur hier auf Facebook drauf. Und es sind so viele Dinge, die mich wirklich traurig machen, aber das möchte ich auch nicht mehr weiter ausweiten, in die Tiefe gehen. Ich weiß, das ist das grammatisch auch falsch. Und wieder ein sehr schlechtes Deutsch. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt gequatscht habe. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so. Weil meine Podcasts kann ich nicht länger als eine Stunde machen, weil dann fängt es nämlich an zu piepsen. Okay, in diesem Sinne, ja, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend mit euren Freunden, Verwandten, Bekannten, Liebhabern, Geliebten. Leute, die ihr nicht liebt, Leute, die ihr liebt. Und ja, bleibt mir gewogen. Und ich höre mir das morgen nochmal an, weil heute. Also normalerweise höre ich mir das immer noch am gleichen Abend an. Aber ich lasse das mal alles sacken und dann höre ich da morgen mal rein. Und dann, ja. Alles nicht so einfach. Hoffen wir mal, dass es keinen Krieg gibt, dass es schönes Wetter gibt und Habe, glaube ich, nur ein, zweimal gegähnt, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe gar nicht gegähnt. Kann sein am Anfang, aber naja, scheiß der Hund drauf. So, das war's. Thank you for listening und have a nice day. Ne? Bleibt mir gewogen und ja. Heute noch mal ein bisschen Melancholie. Okay, ich bin raus. Ne? Ciao.